Und so gelangt dieser venezianische Schauspielersohn zur unvermuteten Ehre, als Inkarnation des Liebeshelden für alle Zeiten zu gelten. Freilich muss er dies beneidenswerte Postament noch mit einem zweiten und sogar legendarischen Gefährten teilen. Neben ihm steht, edleren Geblüts, dunklerer Art und dämonischer in der Erscheinung, sein spanischer Rivale Don Juan. Oftmals ist der latente Kontrast zwischen diesen beiden Mannesmeistern der Verführung angedeutet worden, doch so wenig sie die geistige Antithese Leonardo, Michelangelo, Tolstoi, Dostojewski, Plato und Aristoteles jemals erschöpft, weil jedes Geschlecht sie typologisch wiederholt, so ergiebig bleibt diese Gegenüberstellung der beiden Urformen der Erotik. Denn obgleich sie beide in die gleiche Richtung vorstoßen, beide Habichte der Weiber, immer neu einbrechen in ihre scheue oder selig erschreckte Schar, so weist sie doch der seelische Habitus in Wesen und Wirkung vollkommen verschiedener Rasse zu. Don Juan ist im Gegensatz zum lockern, leichtlebigen, ursprungslosen, hemmungsfreien Casanova starr in eine Kiste eingemauert. Hidalgo, Edelmann, Spanier und selbst in der Revolte noch Katholik im Gefühl. Als purer Sangre-Spanier kreist sein ganzes Gefühlsdenken um den Begriff der Ehre. Als mittelalterlicher Katholik gehorcht er unbewusst der kirchlichen Wertung aller Fleischlichkeit als Sünde. Außereheliche Liebe bedeutet, doppelt reizvoll darum, aus dieser transzendenten Perspektive der Christlichkeit gesehen, etwas Teuflisches, Gottwidriges und Verbotenes, eine Häresie des Fleisches. Ein Gedanke dies, der dem Freigeist Casanova, dem noch locker das Blut der Renaissance in den Adern rollt, nur herzhaftes Lachen entlockte. Und das Weib, die Frau, das Instrument dieser Sünde, ihr Sinn und Sein dient nur dem Bösen. Ihr Wesen, ihr Dasein selbst schon ist Verführung und Gefährdung, darum auch die scheinbar vollkommenste Tugend beim Weibe nur eben Schein, Täuschung und Larve der Schlange. Don Juan glaubt keiner aus diesem Teufelsgeschlecht ihre Reinheit und Keuschheit, er weiß jede nackt unter ihren Kleidern, zugänglich der Verführung, und diese Hinfälligkeit des Weibes armé lettré Beispielen zu entlarven, sich der Welt und Gott zu beweisen, dass alle diese unnahbaren Donjas, diese scheingetreuen Gattinnen, die schwärmerischen Halbkinder, die gottverschworenen Bräute Christi, alle ohne Ausnahme ins Bett zu kriegen sind, nur Anges à l'Église und Saint-Rolie, Engel bloß in der Kirche, aber unfehlbar alle äffisch sinnlich im Bett. Dies und nur dies peitscht diesen Weibswütigen unablässig zur jedesmal neu leidenschaftlich wiederholten Tat der Verführung. Nichts Dümmeres daher, als Don Juan, den Erzfeind des weiblichen Geschlechts, als Amoroso, als Liebhaber hinzustellen. Denn niemals bewegt ihn je wahrhafte Liebe und Zuneigung zu einer von ihnen, sondern Urhass der Männlichkeit treibt ihn dämonisch gegen das Weib. Sein Nehmen ist niemals ein Haben-Wollen für sich, immer nur ein ihr Wegnehmen-Wollen, ein Entreißen ihres Kostbarsten der Ehre. Seine Lust springt nicht, wie bei Casanova, ab von den Samensträngen, sie stammt aus dem Gehirn. Denn in jeder Einzelnen will dieser seelische Sadist immer die ganze Weiblichkeit erniedrigen, beschämen und kränken. Sein Genuss geschieht durchaus umwegig als ein fantastisches Vorausgenießen der Verzweiflung jeder geschändeten Frau, die er entehrt und damit entlarvt hat in ihrer gemeinen und dienstmarktniedrigen Fleischlichkeit. Darum steigert sich der Jagdreiz, im Gegensatz zu Casanova, dem diejenige am besten taugt, die am raschesten aus ihren Kleidern fährt, für Don Juan am Maße der Schwierigkeit. Je unnahbarer eine Frau, je aussichtsloser die Wahrscheinlichkeit, sie zu gewinnen, umso vollwertiger und beweiskräftiger für seine These dann der endgültige Triumph. Wo kein Widerstand, fehlt Don Juan jeder Antrieb. Unmöglich, ihn sich wie Casanova bei einer Hure oder im Bordell zu denken, ihn, den nur die diabolische Tat der Erniedrigung reizt, das in die Sünde stoßen, der einmalige und unwiederholte Akt des Ehebruchs oder der Nonnenentehrung. Hat er eine gehabt, so ist das Experiment erledigt, die Verführte nur noch Ziffer und Zahl im Register, für das er sich tatsächlich eine Art eigenen Buchhalter anstellt, seinen Leporello. Nie denkt er daran, zärtlich die Geliebte der letzten, der einzigen Nacht noch ein einziges Mal anzublicken. Denn so wenig wie der Jäger beim abgeschossenen Wild, wird dieser professionelle Verführer nach beendigtem Experiment bei seinem Opfer bleiben. Er muss weiter und weiter, immer andere jagen, möglichst viele. Denn sein Urtrieb, und dies erhebt seine luziferische Gestalt ins Dämonische, peitscht ihn unvollendbarer Mission und Leidenschaft zu, nämlich an allen Frauen, und damit restlos seinen Weltbeweis von der Hinfälligkeit des Weibes zu führen. Eine Don Juan-Erotik sucht und findet keine Ruhe und keinen Genuss. In einer Art Blutrache steht er als Mann ewig im Krieg gegen die Frau verschworen, und der Teufel hat ihm dafür die vollendetsten Waffen gegeben: Reichtum, Jugend, Adel, körperliche Anmut und das Wichtigste, vollkommene, eiskalte Fühllosigkeit. Und tatsächlich denken die Frauen, sobald sie seiner kalten Technik verfallen sind, an Don Juan wie an den Teufel selbst. Sie hassen mit aller Inbrunst ihrer gestrigen Liebe den betrügerischen Erzfeind, der am nächsten Morgen schon ihre Leidenschaft mit dem eiskalten Guss höhnischen Lachens überschüttet. Mozart hat es uns unsterblich gemacht. Sie schämen sich ihrer Schwäche, sie wüten, sie rasen. Sie toben in ohnmächtigem Zorn gegen den Schurken, der sie belogen, betrogen, geprellt. Und sie hassen in ihm das ganze männliche Geschlecht. Jede Frau, Doña Anna, Doña Elvira, sie alle, die 1003, die seinem berechnenden Drängen nachgeben, bleiben für immer seelisch vergiftet in ihrer Weiblichkeit. Die Frauen hingegen, die Casanova sich hingegeben haben, danken ihm wie einem Gott gern seiner heißen Begegnung eingedenk, denn nicht nur nichts genommen hat er ihnen von ihren Gefühlen, nicht sie gekränkt in ihrer Weiblichkeit, sondern sie beschenkt mit einer neuen Sicherheit ihres Daseins. Gerade das, was der spanische Satanist Don Juan sie als letzte Erniedrigung, als tierhafte Brunst, als Teufelsaugenblick, als Weibesschwäche zu verachten zwingt, das glühende Leib in Leib, das lodernde sich sinken lassen, eben das lehrt sie Casanova, der zärtliche Magister Artium Eroticarum, als den wahren Sinn, als die seligste Pflicht ihrer weibgeborenen Natur erkennen. Verweigern, nicht Hingabe, so beredet sie dieser milde Priester und leibkräftige Epikureer, verweigern sei Sünde gegen den Heiligen Geist des Fleisches, gegen den gottgewollten Sinn der Natur. Und dank seiner Dankbarkeit, entzückt von seinen Entzückungen, fühlen sie sich bereits freigesprochen von aller Schuld und entkettet von allen Hemmungen. Mit leichter und liebender Hand streift er gleichzeitig mit den Kleidern alle Verschüchterung, Verängstigung diesen Halbfrauen ab. Sie werden erst ganz Frauen, sobald sie sich gegeben haben. Er beglückt sie, indem er sich selber beglückt. Er entschuldigt ihr Mitgenießen durch die eigene, dankbare Ekstase. Denn jeder Genuss einer Frau wird Casanova erst vollkommen, sobald er ihn von seiner Partnerin in Nerv und Adern geteilt und mitempfunden weiß. Vier Fünftel des Genusses bestanden für mich immer darin, die Frauen glücklich zu machen. Er braucht Gegenlust für seine Lust, wie ein anderer Gegenliebe für seine Liebe, und seine herkulischen Leistungen wollen nicht so sehr den eigenen Leib, sondern den der umfangenden Frau erschöpfen und entzücken. Für einen solchen Altruisten des Eros wäre es darum vollkommen widersinnig, jemals Gewalttätigkeit oder List um eines bloßen physischen Genusses willen zu üben, und nie lockt ihn, wie seinen spanischen Widerpart, das grobe und sportliche gehabt haben, sondern einzig das gegeben haben. Deshalb sollte man ihn gerechterweise gar nicht Verführer, sondern nur Spielverleiter nennen, zu einem neuen und hinreißenden Spiele, in das er am liebsten die ganze schwere, träge, von Hemmungen, Sitte und Moral erschlaffte Welt mitzureißen begehrt, im Eros wie überall einzig um Leichtigkeit und rauschenden Umschwung bemüht. Unbedenklichkeit. Nur sie entbindet alle Erdenschwere, und tatsächlich wird jede Frau, die sich ihm hingegeben, mehr Frau, weil wissender, wollüstiger und hemmungsloser. Sie entdeckt in ihrem bisher gleichgültigen Körper überraschende Lustquellen, sie sieht hinter den bisherigen Verhüllungen der Scham zum ersten Mal die Schönheit ihrer Nacktheit, sie hat den Reichtum ihres Weibseins gelernt. Ein heiterer Meister der Verschwendung hat sie gelehrt, sich zu verschwenden, Lust gegen Lust zu schenken und nicht nach anderem Sinn zu fragen, als den sie in ihren Sinnen nun lebendig fühlt. So hat er seine Frauen eigentlich gar nicht selber zugewonnen, sondern vielmehr dieser freudig angenommenen Form des Genießens, und darum suchen sie auch sofort neue Gläubige dieses beglückenden Kults. Die Schwester führt die Jüngere zur linden Aufopferung an den Altar, die Mutter ihre Tochter, dem zarten Lehrer zu. Jede Geliebte drängt die andere in den Ritus und Reigen des schenkenden Gottes. Genau mit demselben unfehlbaren Instinkt der Weibschwesternschaft, mit dem jede von Don Juan verführte, die Neuumworbene immer vergeblich als vor dem Feinde ihres Geschlechtes warnt, empfiehlt eifersuchtslos eine der anderen Casanova als den rechten Vergöttlicher ihres Geschlechtes, und so wie er über die einzelne Gestalt hinaus die Ganzheit des Weibes, lieben sie über ihn hinweg das Symbol des leidenschaftlichen Mannes und Meisters. Kein Magier also, kein mystischer Liebeszauberer siegt in Casanova, sondern die Natur selbst, ihre gute und gerade Gewalt. Männlichkeit und Menschlichkeit ist sein ganzes Geheimnis. Naturhaft in seinem Verlangen, ehrlich in seinen Sinnen, bringt er in die Liebe einen trefflichen Common Sense, das rechte und richtige vitale Gleichgewicht. Er himmelt die Frau nicht zu Heiligen empor, er verteuflicht sie nicht zu sinnlichen Dämonen, sondern begehrt und liebt sie nur irdisch als Spielgefährtinnen im muntersten Spiel, als die von Gott gewollte und gegebene komplementäre Form zu männlicher Kraft und Lust.